WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute freie Themennacht. Ihr könnt also anrufen, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Die erste Anruferin, vermute es ist eine Rin, heißt Chiara. 23, guten Morgen. Hallo Domian, Chiara heißt es. Chiara, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Ich wollte tatsächlich gestern schon anrufen, aber ich bin leider nicht durchgekommen. Ja, zum Thema Verbrechen. Ja, genau. Bist du eine Verbrecherin? Man könnte es so formulieren, aber ich glaube, es ist Definitionssache. Oh, jetzt machst du spannend. Jetzt bin ich sehr interessiert, was du erzählen wirst. Leg los. Also, ich habe tatsächlich letztes Jahr auf der Reeperbahn gearbeitet. Als Prostituierte? Genau, als Prostituierte und habe da hauptberuflich sozusagen EC-Kartenbetrug begangen. Oh. Erzähl, wie du es gemacht hast. Ich weiß nicht, ob man, keine Ahnung, ob die Leute, die zuhören, sich ein bisschen auskennen mit der Reeperbahn. Aber es ist ja so, wenn du auf die Reeperbahn gehst, dann kannst du ja eigentlich keinen richtigen Sex erwarten. Ist das so? Na? Ist das so? Ja. Ja, es ist tatsächlich so. Also okay. Auf der Reeperbahn gibt es keinen Sex. Auf der Reeperbahn nicht, aber auf der, wie heißt die Straße nochmal, wo die Mädels im Schaufenster sitzen? Herbertstraße, auch da nicht. Da auch nicht? Nein, tatsächlich nicht. Was erwartet die Männer denn sonst dort? Abzocke der allerübelsten Art, würde ich sagen. Okay, und du hast dazugehört. Du hast die Männer abgezockt. Ich habe dazugehört. Mit Checkkartenbetrug. Aber erzähl mal genau, was du gemacht hast. Pass auf. Du köderst die Männer, erzählst denen, die könnten für, keine Ahnung, ich sag mal 30 Euro Verkehr, Französisch und eine Massage haben. Wäre ich dann schon skeptisch. Ja, genau. Ja. Sind die meisten dann auch und dann sagen die, ja, was denn für ein Verkehr? Und keine Ahnung. Und sagst, ja, einen ganz normalen Verkehr. Wie sagst du das? Hast du die Männer auf der Straße angesprochen? Ich war in einem Laufhaus auf der Reeperbahn. Okay, ja. Genau, das heißt, die Männer waren an sich schon interessiert. Mhm. Und ich habe sie dann tatsächlich geködert einfach. Mhm. Ja. Ich überlege gerade, müssen wir Laufhaus erklären? Ja, vielleicht ja. Erklär du, was ein Laufhaus ist. In einem Laufhaus sitzen irgendwie, ja, je nachdem, wie groß das ist, zwischen, sag mal, 20 und 80 Frauen. Mhm. Das heißt, die Männer gehen an den Türen vorbei, sehen die Frauen in den Türen sitzen. Man ist natürlich schön angezogen. Mhm. Und man kann sich dann eine Frau aussuchen, wenn eine Frau frei ist und man kommt in Kontakt. Wenn die dir gefällt, dann... Genau. Und hast du jetzt, du sitzt denn da, wahrscheinlich auch irgendwie sehr aufreizend angezogen. Ja, genau. Genau. Und sagst hier 30 Euro das ganze Programm. Ja, genau. Sagst Verkehr, Französisch und Massage. Und dann sind die meisten schon so, wow, wie 30 Euro, das ist ja voll günstig und so, ne? Mhm. Und dann sagst du, ja, ich weiß, du hast bestimmt schon davon gehört, dass auf der Reeperbahn nur abgezogen wird. Aber du musst ja auch mal eine gute Erfahrung machen. Und dann kommen die tatsächlich mit dir aufs Zimmer. Mhm. Dann lässt du die sich erstmal ausziehen, machst sie ein bisschen geil, ne? Ja. Und dann eröffnest du denen, dass bei 30 Euro Bargeld, die haben natürlich im Voraus bezahlt, dann eröffnest du denen, dass tatsächlich nur Handverkehr mit drin ist, sozusagen leichtes Anblasen. Und das war es eigentlich. So. Das eröffnest du ihnen? Genau, und dann sagst du denen, pass auf, ich habe ja zu dir gesagt vor der Tür, es gibt bei uns Verkehr. Verkehr ist ja eine Definitionssache, ne? Es gibt Geschlechtsverkehr, Handverkehr, Oralverkehr, ja. Straßenverkehr für kleine Kinder. Okay, aber dann sind die doch im ersten Moment schon sauer, wenn du sagst, also es gibt jetzt nur ein bisschen Handverkehr für 30 Euro. Genau, natürlich sind die sauer. Aber dann sagst du auch, guck mal, ich bin eine Frau, die spricht Deutsch, ich sehe gut aus, du bist hier nicht in irgendeinem tut mir leid, Bulgarenpost. Und du bist auf der Reeperbahn und dann musst du doch okay. auch damit rechnen, dass man ein bisschen mehr ausgeben muss. Okay, also dann willst du sie überzeugen, dass sie mehr Geld ausgeben sollen. Genau. Wie viel Geld? Was verlangst du dann? 150 Euro die Stunde. So, und wie kommen wir jetzt zu dem Scheckkartenbetrug? Genau, die meisten Männer haben tatsächlich gar nicht so viel Bargeld dabei, wenn sie auf der Reeperbahn unterwegs sind. Mhm. Und sagen dann, pass auf, ich habe gar nicht so viel Geld dabei. Und dann sagst du, das ist überhaupt gar kein Problem. Du kannst bei uns auch total anonym und diskret mit EC oder Kreditkarte zahlen. Mhm. Und dann kostet dich das auch nur die Hälfte. Achso, dann geht's wieder auf 75 Euro runter. Genau. So, jetzt dann sagst du, pass auf, dann musst du keine 150 Euro zahlen, dann zahlst du 75 mit Karte. Mhm. Total anonym, total diskret, keiner wird das erfahren, deine Frau nicht, okay. dein Arbeitgeber nicht, ja. alles gut. Und dann? Und dann lässt du dir die Karte geben. So, und dann sagen die, und wie funktioniert das denn jetzt genau? Und dann sagst du, okay, du packst deine Karte in diesen Umschlag, also du hältst den Briefumschlag hin, dann sollen die ihre PIN-Nummer aufschreiben zu der Karte. Wie bitte? Die geben dir die Karte in einem Briefumschlag? Ja, und du lachst, ne? Ich lache, wie doof die sind. Ich hab auch gelacht. Und die schreiben dann auch noch ihre PIN-Nummer dir auf? Ja, tatsächlich. Also ich habe das erste Mal, wo ich das gehört habe, ich habe auch gesagt, wer ist denn so blöd, ne? Wer macht das denn? Chiara, ich meine, wem erzähle ich das? Wie doof Männer sind, wenn sie geil sind. Genau, du machst sie ja total heiß und sagst denen, die alles erwarten könnte. So, jetzt hast du die Scheckkarte mit Geheimnummer. Und dann, die Männer, ich immer noch die Szenen, die Männer liegen nackend bei dir irgendwo da auf dem Bett, du hast sie ein bisschen angegeilt. So, und dann, was machst du dann? Genau, die liegen nackt auf dem Bett, mit dem Kondom schon drauf und alles. Dann sagst du, pass auf, ich nehme jetzt deine Karte, deine PIN-Nummer mit in einem Umschlag, da kann natürlich keiner reingucken, würde ich natürlich auch niemals machen. Mhm. Und dann, verlässt du den Raum ganz kurz, fragst sie noch, was sie trinken wollen. Ja. Ne? Weil du gehst dann angeblich zur Bar. Und in der Zeit gehst du dann zum Geldautomaten und machst das Konto platt. Aber der Geldautomat ist doch nicht in dem Laufhaus. Doch, tatsächlich. Doch, da ist ein Geldautomat. Da ist ein Geldautomat im Laufhaus. Das heißt, in ein paar Minuten kannst du da hingehen und dir das Geld holen. Genau, das ist ein sehr bekanntes Laufhaus in Hamburg, hat 4 Etagen und in der 4. Etage steht ein Geldautomat. Wie viel, gehe ich davon aus, dass Kira nicht ordentlich, wie es vereinbart war, 75 Euro abhebt, sondern mehr? Nein, du hebst natürlich das Tageslimit ab, was die jeweilige Bank zur Verfügung hat. Zum Beispiel 1.000 Euro? Also bei der Sparkasse sind es 500 Euro. Ich merke, du bist gut informiert. Ja, genau. So, weil Sparkasse 500 Euro, eine andere Bank vielleicht ein bisschen mehr. Genau. So, jetzt hast du das Bargeld in der Hand und dann, was machst du dann? Dann freust du dich, je nachdem wie viel das ist. Dann gehst du wieder zu dem Kunden zurück und dann, es gibt zwei Arten von Frauen. Es gibt Frauen, die sagen dir, das hat gar nicht funktioniert, du musst dich jetzt leider wieder anziehen und das Haus verlassen. Mhm. Und es gibt Frauen, die sagen, ja, hat alles gut geklappt, jetzt hast du halt eine Stunde Zeit mit mir. Mhm. Aber die bekommen trotzdem nichts für ihr Geld. Aber die machen dann ein bisschen mit den Männern schon rum? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also auf der Reeperbahn läuft eigentlich der komplette Sex nur auf Falle. Auf Falle? Ja, das ist wahrscheinlich kein Begriff, wenn man nicht... Nee. Auf Falle bedeutet, dass du eigentlich die ganze Zeit den Penis nur zwischen den Fingern hast. Ach so. Und du täuscht vor, dass es ein wirklicher Geschlechtsverkehr ist. Genau. Ah, also Lug und Trug an allen Ecken. So. An jetzt, allen Ecken und Enden. Wie oft hast du das gemacht im letzten Jahr? Jeden Tag. Wie viel Geld hast du damit rausgeholt? Mal mehr, mal weniger als insgesamt 20.000 im Monat. So, jetzt reden wir da sehr salopp drüber und auch ein bisschen lustig darüber, weil die Männer ja so blöd sind, das zu machen. Andererseits ist es natürlich ein übler Betrug. Und du genau, es ist eine Straftat tatsächlich. Ja, bist du nicht angezeigt worden mal? Doch, aber von den ganzen Malen, die ich das gemacht habe, sehr, sehr wenig, weil die Männer schämen sich dafür. Mhm. Die meisten Männer sind verheiratet, was, haben eine Freundin, okay, wie was, auch immer. Was ist aus den Anzeigen oder aus den wenigen Anzeigen geworden? Das steht noch aus, tatsächlich. Ah, machst du es denn immer noch weiter im Moment? Nein, ich habe aufgehört. Wie stehst du denn dazu, dass du das gemacht hast? Ich bereue es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil für mich Männer, die in den Puff gehen, keine Männer sind. Oh, das sagt eine Prostituierte. Genau, ich finde Männer, die für Sex bezahlen müssen, sind keine Männer. Aber warum arbeitest du denn, wenn du mit einer solchen Verachtung den Männern gegenüberstehst, warum arbeitest du überhaupt in dem Beruf, in dem Job? Weil das Spaß macht, so eine Männer abzuziehen. Mhm. Genau. Macht mir ein unangenehmes Gefühl, Chiara, obwohl ich dich, ich finde dich sehr sympathisch so in der Art, wie du redest, aber das ist mir alles zu falsch. Du zockst die Typen ab, okay, die sind selbst schuld, klar. Du verachtest deine Kunden, ziehst du nicht die Konsequenz daraus, dann ganz aus diesem ganzen Dreckskram, wie du es wohl empfindest, rauszugehen. Das ist doch keine klare Linie, die du in deinem Leben so führst. Ich meine es jetzt mal wirklich ganz groß auf dein Leben bezogen, auf deine moralischen Ansprüche auch für dich und dein Leben. Ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, wenn man das Geld sieht, verliert man die Moral aus den Augen. Wie bist du überhaupt in diesem Milieu, in diesen Job gekommen? Durch Zufall. Ich habe jemanden kennengelernt, einen Zuhälter sozusagen, der in diesem Milieu tätig ist, der hat zu mir gesagt, pass auf, du bist ein hübsches Mädchen, du kannst ganz viel Geld verdienen ohne Arbeit. Ekelt dich manchmal deine Arbeit? Bitte? Ekelt dich manchmal die Arbeit? Nee, eigentlich überhaupt nicht, weil du machst ja nichts. Ah ja, weil das alles mehr oder weniger Betrug ist. Genau, es ist ja alles auf Show. Mhm. So, die Verhandlung steht noch an. Wegen des Betruges. Was kann dir schlimmstenfalls drohen? Hast du dich da erkundigt? Ich habe tatsächlich relativ wenig Anzeigen gegenüber anderen Frauen auf der Reeperbahn. Deswegen komme ich wahrscheinlich mit einem Strafbefehl davon. Das heißt irgendwie eine Geldstrafe. Ja. Ist die Frage, wie hoch die Geldstrafe ist? Du hast 20.000 Euro abgezockt. Genau, im Monat. Ist die Frage, im Monat 20.000 Euro? Ja, im Monat. Ach du, Gott, was hast du mit so viel Kohle gemacht in dem ganzen Jahr? Ja, also du hast pro Tag, den du arbeitest, hast du mindestens einen, der auf diese Kartennummer reinfällt. Und dem fehlt dann natürlich auch dementsprechend viel Geld, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass die Betreiber des Laufhauses nicht gerade erfreut sind, weil das macht nun gerade nicht Werbung für das Laufhaus. Das Laufhaus hat allgemein einen sehr schlechten Ruf und allgemein hat die Reeperbahn einen sehr schlechten Ruf. Okay, den schlechten Ruf nochmal unterstrichen jetzt. Genau. Chiara, also ja. Ich hab dir gesagt, dass ich ambivalent bin oder ich habe es ja gerade schon erklärt. Ich hoffe, dass du irgendwie mal auf eine andere gute Schiene kommst. Ich würde es dir wünschen. Genau. Gut, dass du angerufen hast und uns davon erzählt hast. Ja, schönen Abend hier noch. Alles danke. Gute. Tschüss. Ciao. Ciao. Also Jungs, Laufhaus, Hamburg, vorsichtig. Und nicht so schnell die PIN-Nummer rausgeben. Aber das ist mir wirklich unbegreiflich, dass die Kerle die PIN-Nummer rausgeben und die Karte auch noch aus der Hand. Das verstehe ich nicht. Da ist das Gehirn besteht nur noch aus Penis, glaube ich, wenn man sowas macht. Doreen, 27, ja. Guten Morgen. Hallo? Ja, hallo? Ja, ich höre dich. Du bist 27, Doreen. Oder wie spreche ich es richtig aus? Doreen, okay. Ich freue mich, dass du da bist, liebe Doreen. Um was geht's? Hallo, ich bin Serbienisch. Was bist du? Serbienisch. Ich verstehe nicht. Serbienisch. Ich sag's nochmal ganz langsam, ich verstehe es wirklich nicht. Also hygienisch? Also ich wasche mich. Ach, du bist hygienisch. Ach so, entschuldige. Ja, also du bist hygienisch. Und ich würde dir raten, den Ton von deinem Radio oder Fernsehen ganz auszuschalten, dann können wir gut reden. Also, okay. Das Wort war hygienisch. Du bist hygienisch. Ja. Gut, was heißt das konkret? Also, ich trockne mich ziemlich viel ab mit Tempos. Mit was? Mit Tempos. Du trocknest dich viel ab mit Tempos? Ja, Was oder ist? bauen die es? Kenne ich nicht, weiß ich. Was ist das? Taschentücher? Ach, mit Tempos, lieber Himmel. Ja, du trocknest dich ab, wenn du dich geduscht hast mit Tempos. Ja. Warum nicht mit dem Handtuch? Nein, das finde ich ziemlich unhygienisch. Aber du könntest doch jedes Mal ein frisches Handtuch nehmen. Ja, und ich bin auch ziemlich aufgeregt, dass ich zum ersten Mal mit Ihnen reden kann in Ihrer Show. Es freut mich sehr. Ich wollte mich bedanken. Ja, ich freue mich auch. Wir tasten uns jetzt ans Thema ran. Ich frage mal ein bisschen, helft dir vielleicht auch ein bisschen auf die Sprünge. Hast du so eine Art Waschzwang, dass du dich ganz oft und viel waschen musst? Ja, und wenn ich das jetzt, also ich bin das, also ich wasche mich ziemlich viel und da wollte ich fragen, weil ich ziemlich krank bin und die haben ja mal einen Stefan Raab, also einen Mann gemacht, dass er sie treffen durfte. Also ich weiß noch, da waren sie bei TV Total am 21.04.2010, da haben sie sich bedankt, für dass der Stefan Raab einen Mann getroffen hat, genau. Weil er krank war. Er hatte eine andere Krankheit, ja. Aber ich habe ja auch eine Krankheit. Also das mit dem Waschen und mit dem Abtrocknen. Meine Freunde finden das auch ziemlich komisch. Und ich wollte Sie bitten, dass ich bitte auch einmal in Stefan Raab treffen dürfte mit Ihrer Mithilfe. Doreen, bitte. Das kann ich jetzt nicht so... Das war damals mal eine Sonderaktion. Also ich bin der Doreen Check und ich würde mich... Ich würde es sehr wünschen. Ich habe es jetzt verstanden. Wir können ja noch mal in Ruhe darüber sprechen und telefonieren. Mit solchen Sonderaktionen ist das immer so eine Sache, die kann man nicht so oft wiederholen. Und ich möchte da dem Stefan auch nicht ständig irgendwelche Gäste ins Studio schicken. Aber da reden wir noch mal drüber. Jetzt ja, ich habe auch ein Buch geschrieben. Okay. Ich habe auch ein Buch geschrieben. Aber bevor ein Leserlernbuch aber mit bevor Stefan. Bevor wir über das Buch reden, lass uns über dich reden. Ich will was von dir erfahren. Du hast, ja, ich bin ganz hygienisch. Du bist ganz hygienisch. Wie viel Mal am Tag wäschst du dich? Ganz, ganz oft. Und ich habe auch ein Buch geschrieben mit Stefan Raab und mit Elton. Und mit, also das habe ich alleine noch nicht veröffentlichen können, weil ich noch nicht so viel Geld habe. Du hast ein Buch mit Stefan Raab geschrieben, das glaube ich dir nicht. Doch, und mit Elden. Es hat 52 Seiten. Ja, aber dann kennst du ihn doch schon. Dann musst du ihn doch nicht kennenlernen. Nein, also ja, ich kenne ihn mit den Shows. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan. Ja, aber lass uns doch mal über dich reden, bevor wir jetzt über irgendwelche Bücher und Shows reden. Lass uns über deinen Hygienetick sprechen. Wie oft am Tag wäschst du ja, dich? Ja, ich möchte eben so perfekt sein wie Stefan Raab. Dann wasche ich mich ziemlich oft. Ich weiß ja nicht, wie oft der Stefan sich wäscht. Keine Ahnung. Trotzdem nochmal die Frage, wie oft am Tag gehst du unter die Dusche? So dreimal. Oder wenn ich mich eklig finde, dann möchte ich mich nochmal waschen. Ich habe auch einen Dorsch. Was hast du? Ein Dorsch? Ja. Was ist das? Das ist von Stefan Raab. Also wenn man Haare waschen möchte, kennen Sie die Lena? Und der Stefan, die haben da so ein Lied gemacht und der Stefan Raab hat einen Dorsch entwickelt. Okay, Doreen, ich glaube, jetzt sind wir ein bisschen völlig aus der Bahn geraten. Ich mache grundsätzlich einen Vorschlag, damit wir dir gerecht werden. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal in Ruhe im Hintergrund an und klären mal ab, wo wir das trennen zwischen deinem Anliegen und die Stefan Raab-Nummer und so weiter. Und beenden das Gespräch hier, okay? Danke schön, dass Sie mir geholfen haben. Bitte, bitte rufen Sie mich zurück. Ja, bitte, bitte. Ich rufe Sie auf jeden Fall zurück, Doreen. Alles Gute. Wir melden uns gleich. Tschüss, ciao. Tschüss, Stefan. Stefan, falls du zugehört hast, nochmal schöne Grüße von Doreen. Das war aber jetzt äußerst merkwürdig, ne? Was war denn das gerade? Ich bin hygienisch und ich möchte so sein wie Stefan Raab. Helene ist 82. Guten Morgen, Helene. Guten Morgen. Bitte den Ton vom Radio oder Fernsehen abschalten. Ganz abschalten. Ganz abschalten. Das Bild auch? Nö, das ist egal. So. So. Ja, Helene, schön, dass du da bist. Über was reden wir? Ja, jetzt über, wie gesagt, wie ich eben schon gesagt habe, mein Mann ist vor einem Jahr verstorben. Ich habe das schon oft versucht, mit Domian zu sprechen, aber ich bin ja nie durchgekommen. Ja, aber ich bin's jetzt. Heute wirklich mal geklappt hat. Ja, genau. Also, und ich habe ja gerade noch gar nicht mit dir geredet, ich weiß gar nichts. Ach, Sie sind gar nicht der Genie, wo ich eben mitgesprochen habe. Nein, ich bin Domian. Ach so, so sind sie schon da. Ja, gut. Heute ist ein verrückter Tag. Was ist denn hier los? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich bin im Moment auch ein bisschen durcheinander. Na gut, das kann mein ich Mann verstehen. Ist vor einem Jahr verstorben. Mhm. Wir hatten eine große Firma und der jüngste Sohn hat uns wohl auch im Stich gelassen. Das war 1988, da haben wir die Firma aufgegeben. Mhm. Was war das für eine Firma? Wir hatten, bitte? Was war das für eine Firma? Eine Fußboden- und Maler- und Anstreicher. Okay. Mhm. Und er war selbst mit drin als Meister, hat meinen Mann eingestellt. Mhm. Danach ist die Schwiegertochter auch noch mit reingekommen, was ich zwar auch nicht wollte, was ich vielleicht nicht für richtig fand, aber es ist alles ein bisschen anders gelaufen, wie man dachte. Ja. Und dann sind wir 2013 umgezogen in betreutes Wohnen, ja, weil mein Mann und ich die Treppe auch nicht mal rauf und runter kamen. Auf jeden Fall sind wir mit betreuten Wohnen gezogen. Mhm. 13 Monate habe ich mit meinem Mann hier gewohnt. Mhm. Dann ist er verstorben. An was ist er verstorben? Schlaganfall. Plötzlich? Ja. Ja. Es gab keine gravierenden Vorerkrankungen. Doch, auch. Er ging auch schon mit dem Rollator. Mhm. Ich sitze auch im Rollstuhl, habe einen elektrischen Rollstuhl jetzt. Ja. Und der Sohn, der hat sich damals anderweitig um eine Arbeit bemüht. Autodesign hat er gemacht. Er hat den ersten Preis geholt, wo er seinen Wagen fertig gemacht hat. Und hat dann anschließend gesagt, ich mache das nicht mehr. Ich mache Autodesigner weiter. Und das war für uns so ein Schock. Da ist mein Mann auch nicht mit fertig geworden. Kümmert sich denn der Sohn jetzt um dich? Gar nicht. Nein, er ist auch nicht zur Beerdigung meines Mannes mitgekommen. Er ist nicht zur Beerdigung des Vaters gekommen? Nein. Aber warum habt ihr so heftig gestritten damals? Nein, wir haben gar nicht gestritten. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe schon zig Briefe geschrieben, habe mich drin entschuldigt, habe immer gesagt, entschuldige bitte, ich sag's vorher schon. Aber ich möchte wissen, warum ich mich entschuldige, wofür ich mich entschuldige. Hat er sich nie geäußert? Nein, gar nicht. Wie lange hast du ihn nicht gesehen? Seit 2013 hat er auf meinen Geburtstag angerufen. Aber und hat anschließend dann gesagt auch, übermorgen ist schon Muttertag, da gratuliere ich auch. Ich sage, Rödi, das finde ich aber so lieb von dir. Sei doch so nett und komm doch heute Abend vorbei. Wir sind zu Hause, können wir uns ein bisschen zusammensitzen. Mhm. Nein, das schaffe ich nicht, ich bin unterwegs. Und seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. So, da hast du ja nur telefoniert mit ihm. Und gesehen, wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Ach. Ich glaube, das war auf dem Geburtstag von meinem Mann, am 75. Geburtstag. Wie lange liegt das zurück? Oh, mein Mann wäre jetzt 82. Ja. Oh, das ist lange. Ja. 7 Jahre nicht gesehen. Ja. Aber Helene, das kannst du mir nicht erzählen. Da muss ein schwerer Konflikt. Ja, wenn ich es wüsste, Domian, wenn ich es wüsste. Naja gut, ihr habt ja zum Beispiel damals ihn sehr kritisiert, dass er in einen anderen Beruf gegangen ist. Ja, natürlich. Wir haben gesagt, wir haben da oben groß gebaut, ihr wolltet das alle, haben immer gesagt, bauen wir, das Land ist preiswert jetzt, wir müssen bauen, große Firma gebaut. Von Anfang an keine Firma übernommen oder ein Büro übernommen, sagen Sie mal, von vorne herein aufgebaut, von Grund auf. Naja, haben beide Feste mitgeholfen, alles, muss ich sagen. Ja, aber dann auf einmal kriegt ihr so ein Zimmel da, macht ihn abends immer Autos fertig und so weiter und den kriegt er jetzt. Also habt ihr damals ihn richtig kritisiert? Nein, wir haben nur gesagt, er kam nur nach Hause und sagte, ich mache Fußbodenanstreicher nicht mehr, ich mache jetzt Autodesigner. Und wie habt ihr darauf reagiert? Da habe ich drauf gesagt, Rüdiger, weißt du was, ein Vater kann 10 Kinder ernähren, aber nicht 10 Kinder ein Vater. Da hatte ich den Satz zu viel gesagt. Aber nicht 10 Kinder ein Vater? Ja, genau. Das verstehe ich gar nicht, den Satz, was soll das? Was bedeutet der Satz? Was bedeutet das? Dass ein Vater für 10 Kinder da sein kann, aber nicht 10 Kinder für einen Vater. Haben Sie den Satz noch nie gehört? Nee, habe ich so nie gehört. Aber da war er natürlich dann sauer, der Sohn. Ja, natürlich. Gab es dann Streit? Ohne für sich nicht, nein. Nur eine Auseinandersetzung, das war alles. Dann ist er nochmal weiter in die Firma gegangen, hat dann die Autos weiter noch fertig gemacht, hat auch weiter noch gearbeitet, erst noch. Bis dass er dann nachher sich selbstständig gemacht hat. Und nachdem er sich selbstständig gemacht hat, gab es da auch keinen Kontakt? Doch, da war schon mal, wie gesagt, eben Geburtstag und Weihnachten und so. Mhm. Hat alles noch geklappt. Aber dann auf einmal, ich weiß nicht. Wurde denn dann später, Geburtstag, Weihnachten, über diese Sache gesprochen? Nein, gar nicht. Ich kann mir das gar nicht erklären. Oder dir ist gar nicht so klar, dass ihr so vielleicht sehr harsch reagiert habt, dass er so verletzt war. Das ist hier jetzt erst gekommen. Ich dachte immer, ich wäre diejenige gewesen. Ich war ja immer die böse Mutter und die böse Schwiegermutter, war ich ja immer darum, weil ich im Mund immer aufgetan habe. Mein Mann hat sich immer daraus gehalten, hat immer gesagt, ach, gib's ihn doch, mach doch. Du sagst, du warst immer die böse Mutter. Das heißt, da gab es schon Kritik von seiner Seite. Nein, wie gesagt, durch dieses hier jetzt. Vorher nicht, nein. Weil ich diesen einen Satz gesagt hatte. Vielleicht warst du in deinem Leben zu bestimmend. Nein. Sagst du jetzt so ganz klar? Nein. Nein. Was heißt bestimmt? Naja, vielleicht sehr dominant. Und dass der Sohn sich dann, ich weiß es nicht, ich frage mal ganz einfach so, dass der Sohn sich dann ein eigenes Leben genommen hat und emanzipiert hat von euch. Nein, er hat sich durchgesetzt, indem dass er den ersten Preis gewonnen hatte. Da hat er gesagt, Schluss, Feierabend, ich mache nichts mehr, ich mache mich jetzt selbstständig. Da wollte erst die Firma das Gebäude erst noch übernehmen, dann hat aber so viele Auflagen gekriegt, hat er gesagt, dafür kann ich bauen. Weißt du, Helene, wenn ein Sohn nicht zur Beerdigung des eigenen Vaters kommt. Ja, es ist traurig. Es ist traurig, aber dann liegt richtig gravierend was in der Luft. Ja, wenn ich es wüsste, Domian, wenn ich es wüsste. Ich habe schon so oft geschrieben, alles. Jetzt habe ich den Gedanken, und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Ich habe was zusammengepackt, habe auch Briefe geschrieben, noch vor diesem Jahrenseelenamt noch, habe ich auch noch beigeschrieben, ich würde mich freuen, wenn ihr kommen würdet. Keine Reaktion war auch nicht da. Jetzt habe ich hatte ich alles fertig gemacht. Jetzt mache ich alles fertig und schicke von meinem Mann ein Andenken, einen Ring kriegt er von ihm noch als Andenken von seinem Vater. Der älteste Sohn hat auch ein Andenken gekriegt vom Vater. Ach, und es gibt noch einen älteren Sohn. Ja. Der hat aber auch keinen Kontakt mit. Da hat er keinen Kontakt mit. Nein, du hat aber auch keinen Kontakt mit. Aber du hast mit dem älteren Kontakt. Ja. Und was meint denn der ältere Sohn, was mit dem jüngeren los ist? Weiß er ja nicht. Weiß er auch nicht. Mhm. Er weiß auch nicht, warum er mit ihm keinen Kontakt hat. Weiß er auch nicht. So, dann willst du jetzt noch einmal was schicken. Ja, nee, ich gehe da selbst hin. Der älteste Sohn sagt zwar zu mir, Mutti, lass es sein, stell dir mal vor, du kommst nicht rein, oder sagt, was willst du hier oder was? Ist das mir dann egal? Dann weiß ich wenigstens dann richtig, wo ich dran bin. Aber weißt du nicht schon, wo du dran bist nach 7 Jahren jetzt? Nein. Das finde ich seltsam. Ich will es ja wissen, Domian. Ja, aber er wird dir dann sicherlich auch nicht sagen, was los ist, wenn er dich überhaupt reinlässt. Ja. Willst du dir diese Demütigung antun, dass er dich vielleicht sogar rausschmeißt? Ja. Warum? Ja. Ich bin eine Mutter. Ich kann vieles verkraften, habe schon vieles einstecken müssen in meinem Leben. Ich habe die vielen Kriegsjahre alles mitgemacht. Ich habe meine Mutter gepflegt, meinen Vater gepflegt. Schwiegermutter habe ich auch noch versorgt. So, ja. Und da bin ich selbst in der Firma auch mit gewesen. Mit meinem Mann 63 Jahre waren wir verheiratet. Und beruflich und privat. Okay, ich glaube, das glaube ich auch. Ich glaube, dass du auch schwere Sachen in deinem Leben erlebt hast. Deshalb frage ich ja jetzt, dann willst du dir so eine Konfrontation noch antun? Ja. Obwohl die Sache ja klar ist, er will. Nee, ist nicht klar. Sie ist klar, dass er mit dir nichts zu tun haben will. Ja. Mit meinem Mann ja auch nicht. Und mit deinem Mann auch nicht, was ja schon schlimm genug ist. Ja. Und du glaubst doch nur ansatzweise, dass der dir, wenn du vor der Tür stehst, dass er dir was sagen wird? Vielleicht. Das wird sich drauf ankommen. Okay, dann mach es. Wenn es so ein Wunsch von dir ist, das ist jetzt der letzte Akt, ne? Der letzte Akt. Der allerletzte. Du weißt, wo er wohnt? Ja. Kennst du denn seine Frau auch? Ja. Ja. Und da war wir auch. Wir haben früher immer guten Kontakt gehabt. Und hat Kinder? Nein. Das heißt, du nimmst jetzt irgendwann eine Zeit, wo du denkst, da sind die zu Hause und dann fährst du hin. Ja. Mit diesen 7 Sachen in der Tasche vom Vater? Ja. Und bittest um Einlass? Ja. Nicht um Einlass. Wenn er mich sieht, kommt er vielleicht raus auf den Vorbau oder auf den Hof, da sag ich jetzt mal. Und dann. Wann willst du es machen? Weiß ich noch nicht. Ich muss eine bestimmte Stunde abwarten. Du beschäftigst dich mit diesem Gedanken ja schon lange. Ja, schon lange. Wenn du so besessen bist davon, das zu machen, dann rate ich dir, mach es bald, dann hast du es vom Tisch. Ja, genau. Denn je länger du das hinschiebst, desto mehr regst du dich auf. Ja, ich weiß. Wahrscheinlich. Darum, ich habe jetzt das Jahresseelenamt noch abgewartet. Da habe ich gedacht, vielleicht geht es ein bisschen durch den Kopf und denkt, ist gut, wir wollen mal gucken, wollen uns mal wieder sehen oder sprechen oder was. Dies habe ich noch abgewartet. Und das war jetzt erst am 3. Oktober. Helene, ich mache einen Vorschlag. Bitte. Wenn du das machst, ja, melde dich doch nochmal bei uns und ich würde gerne mit dir darüber sprechen, wie er reagiert hat und wie das ausgegangen ist. Ja, gerne. Du hast keine Mail-Adresse. Nein. Dann werden wir mal im Hintergrund austüfteln, wie wir dich erreichen, damit du dann auch durchkommst und hierhin zu mir kommst. Ja, das wäre schön. Ja, dann melden wir uns nochmal. Also, dann hat man mir gesagt, ihr sollt zu einem Psychiater. Ich brauche keinen Zugang zu Psychiater. Wenn das Umwelt stimmen würde, brauche ich keinen Psychiater. Ich soll in eine Trauerdinges reingehen und was nicht alle, was mir alle schon empfohlen haben. Mhm. Ich kann es nicht, ich schaffe das nicht. Okay. Auch hier im Haus wird so vieles angeboten mit Gesang und was nicht alles. Es war dieses Oktoberfest, wo ich zuletzt mit meinem Mann noch war, sind wir nachmittags noch zum Oktoberfest gewesen. Alles haben noch schön gefeiert und alles. Abends bin ich hingegangen, habe noch eine Schweinsachse gekauft und sagte, du denkst auch an alles. Und nachts um 3 Uhr passiert es. Also, Helene, wir machen das so. Ja. Wir rufen dich so gleich nochmal an. Da bitte ich dich aufzulegen. Wir melden uns nochmal und wir beide unterhalten uns nochmal, wenn du es getan hast. Ja, das. Ja. So verbleiben wir. Ich bin sehr gespannt und wenn ich auch pessimistisch bin, drücke ich dir trotzdem die Daumen, dass es vielleicht doch, dass die Mauer aufbricht. Ich würde es dir sehr wünschen. Das wäre schön. Das wäre schön. Wünschte ich mir auch. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss. 1.31 Uhr. Sarah, 30 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Sarah. Und was geht's bei dir? Guten Morgen, Jürgen. Bei mir geht's um Gymnastik. Stimmt gar nicht, um Orgasmus. Um Orgasmus. Ich würde noch ganz kurz was zu Helene sagen wollen. Zu wem? Darf ich? Zu Helene. Ja. Eben. Das wird nichts werden und ich finde das auch unmöglich, dass sie ihn so bedrängt und sie muss es mit sich ausmachen, dass er das, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber also ich weiß, dass sie Halt den Hörer mal genauso wie jetzt. Den versteht man nicht besser. Ich denke nicht, dass sie damit Erfolg haben wird und ich kann ihren Sohn sehr gut verstehen, schon allein so, wie sie sich artikuliert hat. Am Anfang habe ich gedacht, oh, die arme Frau. Und dann habe ich gedacht, ich weiß sehr wohl, warum ihr Sohn sich zurückgezogen hat. Aber vielleicht vielleicht braucht sie nochmal diesen Schuss vor dem Bug, um es dann endgültig zu verstehen. Es tut mir auch leid für sie, aber anscheinend braucht sie den. Jetzt kommen wir zu dir und du willst über Orgasmus reden? Genau. Ja. Aber warum willst du über Orgasmus reden? Weil ich schon ganz lange übe und es leider nie klappt. Ehrlich? Ja. Bist du in einer Beziehung? Nein. Du hattest sicher mal eine Beziehung. Schon sehr lange her. Hast du Sex? Ja, hin und wieder. Und? Auch mit mir. Auch mit dir. Und nichts läuft? Also wenn ich mit mir Sex habe, dann geht es um ganz minimales bisschen, aber mit Männern geht da gar nichts. Wenn du... Aber es ist auch nicht so, dass ich sage, wow, das war jetzt ein Orgasmus, sondern so, dass ich denke, also wenn das jetzt gewesen sein soll, dann verstehe ich nicht, warum die ganze Welt von diesem großen O redet. Das ist so ein Theater da oben. Dann lese ich lieber ein Buch. Ja. Lies dir lieber ein Buch oder isst ein Stück Schokolade. Oder schau einen schönen Film, genau. Das ist befriedigender quasi. Aber was dir ja Hoffnung machen könnte, ist, dass wenn du dich selbst befriedigst, dass du da einen Tick näher an einem schönen Gefühl bist, als denn mit einem Mann. Genau, so ist es auch. Ja, also es ist nicht so, dass ich mit einem Mann nicht an einem schönen Gefühl bin, um Himmels Willen. Nicht, dass das jetzt irgendwie... Aber es ist so, dass ich halt einfach... Also wenn ich mit einem Typen rummache, dann merke ich schon, dass ich erregt bin. Mhm. Und es ist halt nicht so, dass ich durch Sex irgendwie diese Erregung abbauen kann, sondern ich habe halt schönen Sex und ich kuschel und bin so glücklich, aber ich bin halt nicht sexuell befriedigt, indem ich einen Orgasmus hatte. Mhm. Hast du denn den Eindruck, bei der Selbstbefriedigung, dass das so im Laufe der letzten Jahre immer ein bisschen besser geworden ist? Du meinst, dass ich eine Lernkurve hatte? Ja. So ein bisschen schon, ja, doch. Doch, auf jeden Fall. So, das ist ja auch schon mal interessant. Hast du Hilfsmittel dabei? Ja. Alles, ja. Das, die Palette, was es so gibt? Was ich so dachte, was vielleicht was helfen könnte, was man so denn im Internet bestellen kann. Aber es gibt ganz viel, was ich jetzt. Also eigentlich benutze ich nur einen Teil, was funktioniert, so ein bisschen. Was ist das für ein Teil? Das ist ein Auflegevibrator, also gar nichts, was eingeführt wird, sondern so. Wirklich nur, was unglaublich vibriert. Und das kann ein Mann auch gar nicht können. Also das ist. Und wie wäre es mal mit einem vibrierenden Dildo? Funktioniert gar nichts. Nee, hast du auch schon ausprobiert? Ja. Komm ich mir gerade vor wie Erika Berger hier. Früher. Deswegen rufe ich ja auch an, weil ich dachte, ich war schon bei einer Gynäkologin, die da ein bisschen drauf spezialisiert ist. Mhm. Aber dann muss ich irgendeinen Sex-Orgasmus-Wochenendkurs machen in 2 Wochenenden mit Frauen zusammen. Also da fühle ich mich ja wie bei Erika Berger. Ja, da käme ich mir auch reichlich dämlich vor als Frau, muss ich sagen. Obwohl, vielleicht hilft es ja einen oder anderen. Ja, ich weiß ja nicht. Aber ich versuche vorher mal nämlich mit dir telefonieren. Wenn du mit der Gynäkologin gesprochen hast, wird sie dir sicherlich auch gesagt haben, dass das eindeutig ein psychologisches Problem ist. Ja, nein. Also es ist irgendwo ein Fallenlassensding sicherlich. Mhm. Aber das würde ich jetzt nicht als psychologisch spezialisieren. Doch, natürlich, klar. Das ist nicht ein psychologisches Phänomen, wie auch immer das begründet ist. Aber ich habe mal mit meiner Schwester geredet, die immer in langen Beziehungen war, und bei der scheint es auch jetzt nicht so zu laufen, dass der Mann andockt und alles flutscht, sag ich immer. Weißt du, ich habe hier schon mit Frauen gesprochen, was natürlich sehr traurig ist, die mit Ich will dich nicht pessimistisch stimmen, aber ich erkläre es nur mal so. Ich habe hier mit Frauen gesprochen, die mit 60 oder über 60 ihren ersten Orgasmus hatten. Tja. Und es lag immer letztendlich daran, dass die Frauen keinen richtig guten Zugang zu ihrem Körper hatten oder sich nicht getraut haben, den Zugang zu finden. Und das finde ich halt so traurig, weil ich fürchte, dass das vielleicht mir auch blüht. Aber Fakt ist, ich habe ja Sex und es ist so, dass ich jetzt nicht denke, oh je, bin ich unattraktiv. Es ist ja auch nicht so, dass ich Sex in der Dunkelheit habe oder so. Klar denke ich mir, na, so 2, 3, 4, 5 Kilo könnten es weniger sein, aber mir ist schon klar, wenn ich nackt irgendwo da bin und der Mann ist nur nicht weggerannt, dann wird er das auch nicht die nächsten 2 Stunden machen. Also da mache ich mir dann keinen Kopf mehr drum. Lass uns mal einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit oder ferne Vergangenheit machen. Ja. Gibt es irgendein Ereignis in deiner Kindheit, in der Jugend, wo du was Sexuelles erlebt hast, was für dich nicht schön war? Gar nicht. Es war alles ganz normal, alles voll normal. Bist du in einer Familie aufgewachsen, die eigentlich ziemlich konservativ diesem Thema gegenübersteht? Erstaunlicherweise gar nicht, obwohl meine Eltern sehr konservativ sind, aber was das angeht, wir haben alle hintereinander selbst geduscht, Kinder zusammen in einem Badewasser gesessen. Mhm. Also jetzt aber auch nicht so, dass es irgendwas Sexuelles gehabt hätte, sondern es war halt einfach pragmatisch. Wasser war heiß, jetzt eine nach wie die Orgelpfeifen sind wir dann durch die Badewanne gezogen worden. Du musst gerade den Hörer mal wieder ein bisschen anders halten. Okay, Entschuldigung, jetzt müsste es wieder gut sein. Ja. Wie haltet ihr den Hörer denn immer so komisch? Wenn das so Nein, ich habe ein Headset und dadurch kann ich nämlich besser telefonieren, habe die Hände frei, aber manchmal liegt das halt dann ein bisschen weiter weg, deswegen gehe ich jetzt. Okay. Ich gehe mal davon aus, du vermutest, dass du mit deiner besten Freundin, mit Freundinnen auch darüber gesprochen hast. Ja. Was sagen die? Ja. Die sind alle ganz entsetzt, mich tut denen leid. Gibt es da nicht so unter Freundinnen auch einen technischen Ratschlag? Nee, die sagen alle, an wen denkst du denn? Ich sag, du, ich denke an gar niemanden. Ich versuche zu erspülen, wo ich die nächste Sekunde das Perfekte anlege, damit sie es noch besser. Also es ist wirklich was Mechanisches. Sarah, vielleicht solltest du einfach an so einen richtig saugeilen Kerl denken, an einen Knackarsch. An irgendwas, wo du total drauf stehst, auf einen schönen Penis. Oder ich weiß nicht, auf was du so stehst. Was stehst du denn bei Männern? Auf Knutschen. Ach, na gut, da musst du halt an einen Typ denken, der richtig geil küsst. Ja. Ja, aber das überzeugt dich jetzt auch nicht so. Nö, das jetzt nicht so, als ob ich das nicht schon alles probiert hätte. Nein, aber wenn du einen Typ kennenlernst, jeder von uns scannt Menschen ab, macht jeder. Ja. Auf was achtest du bei Männern? Auf das Gesamtpaket, natürlich aufs Aussehen, aber auch, also wenn er jetzt total attraktiv ist, aber mich nicht annähernd anstrahlt oder mich nicht auch irgendwie Kontakt auf mir aufnimmt, dann passiert da nichts bei mir. Also das kann auch jemand Durchschnittliches sein, der halt einfach ein Hammer Hintern hat oder Hammer Augen oder tolle Zähne, tolle Hände, ein schönes Lachen. Also es gibt schon so Reizelemente, dass du auf den Po guckst oder auf die Hände oder auf die Augen. Ja. So Sachen. Ja, genau. Ja. Die Zähne. Die Zähne, ganz genau. Alles Mögliche. Da muss er auch noch einen frischen Mundgeruch haben, denn sonst nutzen die besten Zähne nichts. Und gewaschene Hände. Natürlich. Braucht er auch nicht anzukommen. Also, ich glaube, dass es irgendeine seelische Blockade ist. Irgendwas Seelisches hemmt dich. Was mache ich da jetzt? Ja, das ist jetzt wirklich ein psychologisches Problem, das rauszukriegen. Ich kann gut verstehen. Aber ich bin schon beim Psychologen wegen anderen Sachen und nö. Also ich kann gut verstehen, dass du da nicht auf ein Orgasmuswochenende fährst. Ich käme mir da, glaube ich, auch ziemlich blöd vor. Das Schlimme ist, ich habe es sogar ernsthaft schon mal in Betracht gezogen, ob ich das denn mache, aber da müsste ich bis nach Münster eiern und ich wohne in einem anderen Teil der Republik. Ach so. Wie, was ich sogar, guck mal, ich habe auch schon gemacht, ich war sogar schon Tantra-Massage, also 150 Ötten gemacht. Aber da passiert überhaupt nichts, wenn da so eine nackte Frau auf mir rumflutscht. Nee, natürlich nicht. Vielleicht hätte ich es mit einem Mann machen sollen, ich weiß es nicht. Du wohnst im Süden von Deutschland? Nee, in der Mitte. In der Mitte, in Hannover. Und da gibt es keine, Hannover, Münster ist ja auch nicht so weit. Naja, aber. In Hannover gibt es keine Orgasmuswochenenden, das ist ja ein Ding, das ist eine Marktlücke. Ja, das sollte ich mal anbieten jetzt. Ich habe auch überlegt, nicht nur das, ich würde ja Kuschelpartys machen. Ja, Kuscheln. Das wird mir ja schon reichen. Ja, aber du willst ja einen Orgasmus haben, Sarah. Naja. Kuscheln, gekuschelt hast du jetzt lange noch. Ein Schritt nach dem anderen. Ja, aber du hast jetzt 10 Jahre gekuschelt, jetzt muss es mal krachen. Ja, wäre schon schön. Mann. Ja. Hast du das eigentlich deinen Typen immer gesagt, wenn du mit denen zusammen warst? Ja, weil ich fand, es war nur ehrlich. Und es war halt auch das Deprimierende für die Jungs, weil die haben halt quasi immer so ihre Ding abgespult und dann waren sie halt total entsetzt, dass es bei mir nicht fruchtet. Und es waren halt auch Männer, die schon Erfahrung hatten, so langjährige Beziehungen. Ja, du müsstest mal an so einen Sexmeister kommen, der dich so richtig rannimmt, dass dir Hören und Sehen vergeht. Wo gibt's die denn? Ah, die gibt's. Aber nochmal im Ernst. Du bist bei einem Psychologen. Genau. Hast du mal angesprochen, das Thema? Ja. Aber wir haben so viele andere Baustellen, da ist das jetzt keine Priorität. Eigentlich müsstest du, vielleicht ist das ein normaler Psychologe da auch gar nicht geeignet für, du müsstest mal ein paar Stunden in eine Sexualberatung gehen. Ja, das stimmt. Ich glaube, das wäre ein guter Weg. Und wenn das da in den paar Stunden... Aber die wollen mich ja dann wieder in so ein Wochenende locken. Vielleicht nicht. Wenn du da einen guten Typ oder eine gute Frau kommst. Ja, da könnte ich nochmal nachrecherchieren. Recherchier da mal nach. In sowas gibt es natürlich überall in Hannover auch, solche Beratungsstellen. Ja. Bestimmt. Und wenn du dein überall ist vielleicht übertrieben, aber wenn es 1-2 hat, genau. Kann mir ja schon geholfen sein. So, und wenn du deinen ersten traumhaften Orgasmus hattest, ruf mich bitte an. Ruf mich bitte sofort an, ich will dich nur stöhnen hören danach. Ja, wenn du dann auch rangehst, Domian. Ich gehe immer ran. Wenn ich Sarah sehe, dann gehe ich ran. Ja, okay. Also, es wird schon werden. Und du hast dich rangetastet, noch ein Stückchen weiter und die Welt explodiert. Oh, das wäre schön. Ich drücke die Daumen und höre von dir. Ja, alles Liebe. Tschüss, ciao. Und tschüss. Ciao. Hier ist Tina. Tina ist 49. Guten Morgen, Tina. Ja, guten Morgen, Dorian. Hallo, Tina. Das ist ja schön, dass ich durchkomme. Und ich wollte da eigentlich nur eine Geschichte erzählen, die ist mir gestern Nacht eingefallen zu eurem Thema Gewalt und Verbrechen. Mhm. Und man hat sehr viel darüber geredet, was tut man für die Opfer. Und meine Geschichte ist eben so, dass ich mit einem Polizeibeamten lange Jahre liiert war und es irgendwann anfing mit häuslicher Gewalt, was dann wirklich so weit ging, dass ich zusammengeschlagen wurde, dass ich zu Hause eingesperrt wurde, dass man mit Werkzeugen auf mich losgegangen ist. Und der Polizist. Der Polizist, genau. Und nun musste ich versuchen, mir Hilfe zu holen. Andere Leute würden dann die Polizei anrufen, was ich natürlich auch tat, wenn es brenzlig wurde. Aber natürlich hat die Truppe ihren Mann geschützt. Das heißt, du musstest dann da quasi anrufen, wo er arbeitet. Genau. Und die kannten ihn. Genau, ich konnte mir das ja nicht aussuchen, denn es werden immer die Beamten geschickt, die dann am nächsten dran sind. Und wir wohnten auch zufällig nun in der Nähe seines Arbeitsplatzes und insofern... Wie haben denn die Kollegen, das ist ja auch eine pikante Situation, wie haben die Kollegen reagiert, wenn du denen gesagt hast, hier mein Mann übt diese Gewalt aus? Genau, die haben es ja, ich habe es ihnen ja nicht nur gesagt, sie konnten es ja auch sehen. Was haben sie gemacht? Sie haben ihn beruhigt und... haben ihm gut zugeredet, haben ihm das Versprechen abgenommen, dass das nicht mehr passiert. Und aber er war selbst den Kollegen gegenüber dann geständig und hat gesagt, ja, ich habe das wirklich gemacht? Ja, mir ist mal die Hand ausgerutscht. Ja, sie hat mich ja provoziert. Mhm. Klar, er war geständig, weil man hat es ja gesehen. Ich meine, ich saß da mit einer blutigen Nase. Die habe ich mir sicherlich nicht selber zugefügt. Und dann wurde keine Anzeige erstattet? Ich habe mich dann natürlich getrennt. Das hat ein bisschen länger gedauert, weil wir hatten ein gemeinsames Haus und dann ist das nicht so ganz so einfach. Ja, ich meine, nochmal die Situation, die Kollegen sind vor Ort, die sehen das. Müssen die nicht dann sogar eine Anzeige erstatten, wenn die das sehen und wenn der Täter vor ihnen sitzt? Naja, die haben natürlich auch versucht, Skandale zu vermeiden und haben natürlich auch ein Stück weit auf mich eingewirkt, es nicht zu tun, ihm seine berufliche Karriere nicht zu verbauen, was ihn möglicherweise noch aggressiver stimmen würde. Also haben die Männer sich, oder die Frauen, wer da auch Polizist war, gesetzeswidrig verhalten? Ein Stück weit schon. Aber hallo, natürlich, klar. Ja, na klar. Aber irgendwann hast du ihn angezeigt? Es war ein Kollege dabei, der hat mich dann gestützt, der hat gesagt, du musst das tun. Und dann habe ich mich entschlossen, das zu tun, aber irgendwie ist das durchgesickert. Und dann bin ich mit einer Pistole bedroht worden. Von ihm? Mhm, genau. Dann wurden meine Autoreifen zerstochen und ich habe dann so eine panische Angst bekommen, dass ich dann irgendwann gedacht habe, nee, also das tue ich mir jetzt nicht an, die Trennung und das Haus verkaufen und all diese Dinge, dass ich mit meinem Kind wieder in Sicherheit komme, das so schnell wie möglich ist viel, viel wichtiger, als mich jetzt noch auf einen langwierigen Prozess einzulassen. Also ihr habt ein gemeinsames Kind? Nee, das war mein Kind. Ja. Wir haben uns kennengelernt, da gab es das Kind schon. Diese Vorfälle, von denen du gerade erzählst, wie lange liegen die zurück? Ja, jetzt glücklicherweise schon 8 Jahre. Mhm. Ne? Also ist denn damals dann die Trennung, Haus und alles, was man da so regeln muss, ist das denn gut gelaufen? Ja, mehr oder weniger gut. Also ich bin da sehr unterstützt worden durch meine Familie glücklicherweise, sodass wir uns nie alleine begegnen mussten. Und die Scheidung ist dann auch vollzogen worden? Ja, alles ganz genau. Hat er dich dann in Ruhe gelassen danach? Genau, wir waren zum Glück nicht verheiratet. Also das war schon gut. Ich dachte, wir waren 10 Jahre ein Paar. Wir waren glücklicherweise nicht verheiratet, sodass wir nur notariell noch zusammentreffen mussten beim Hausverkauf und so weiter. Mhm. Ne? Das Haus hattet ihr gemeinsam als gemeinsames Projekt gekauft? Das Haus haben wir als gemeinsames Projekt gekauft. Möbel musste ich glücklicherweise, das war auch eine ganz lustige Situation. Ich bin freitags morgens zur Arbeit gegangen und aus einem voll eingerichteten Haus. Und als ich freitags Nachmittag nach Hause gekommen bin, war das komplette Haus leer bis aufs Kinderzimmer. Hat er sich alles geholt? Hat er sich alles geholt, genau. Hat er denn deine privaten Sachen wenigstens da gelassen? Einige Kleidungsstücke, die waren dann aber zum großen Teil zerrissen. Ja, und ansonsten... Aber man hat ja auch noch andere persönliche Gegenstände. Ja, also, so ein paar Bücher habe ich noch gehabt, aber CDs, Musik, Geschirr hat er mir noch gelassen, das hatte ich von meiner Oma bekommen. Ansonsten habe ich nichts mehr gehabt, nee. Aber das ist ja die Hölle, was du da beschreibst. Du musst doch diesen Mann damals gehasst haben, tief gehasst haben. Ich war so damit beschäftigt, davon loszukommen und mein eigenes Leben wieder aufzubauen mit dem bisschen, was ich dann jetzt eben noch hatte. Ja, also, da blieb gar keine Zeit zum Hassen. Genau, da blieb mir überhaupt gar keine Zeit. Ich musste mein Kind schützen, ich musste gucken, dass der diese Situation einigermaßen gut übersteht, indem ich da ganz viel mit Humor gemacht habe, auch fürs Kind. Ne? Kam denn der Hass später, als du dich etwas beruhigt hast und das so geregelt hattest? Nee, komischerweise kam nur irre Gleichgültigkeit. Und nun sind viele Jahre vergangen seitdem. Ärgerst du dich, dass er nicht angezeigt wurde? Ich ärgere mich mehr darüber, einmal, dass ich es so lange zugelassen habe. Ich ärgere mich dann mehr über mich. Mhm. Wie lange hast du die Gewalt zugelassen? Wir waren 10 Jahre zusammen. Angefangen so wirklich hat das, als wir zusammengezogen sind, ja, gute 3 Jahre. Mhm. Immer so in der Hoffnung, das wird schon wieder. ich muss nur alles richtig machen, dann hört er auf damit. Es ist ja so schon schlimm genug, wenn eine Frau von einem Mann geschlagen wird und misshandelt wird. Mhm. Die Tatsache, dass er nun Polizist war, hat dir das noch mehr Angst gemacht? Ja. Warum? Naja, es ist ganz einfach, wenn ich jemanden, weil er in dieser Truppe war, weil man ihn kannte, weil man sich kannte. Das ist natürlich sehr viel schwieriger. Klar, sonst ist die letzte Hilfe die Polizei. Genau, und du wusstest, in so einer Situation. Genau, und du, dir war klar, ich kann die Polizei gar nicht um Hilfe bitten, weil die stecken irgendwie unter einer Decke mit dem. Genau, und als ich dann gemacht habe, als es so eskalierte, dass ich es tun musste, genau, da habe ich ja den Rückhalt nicht bekommen, den ich eigentlich... Das ist ein Skandal, sage ich dir. Das ärgert mich sehr, wenn ich das so höre. Eigentlich müsste man die reihenweise anzeigen, die Polizisten, die damals verantwortlich waren und die natürlich auch. Aber es ist ja schon eine ganze Weile her und du möchtest mit der Sache wahrscheinlich nichts mehr zu tun haben. Genau, ne? Es hat mich also schon so betroffen gemacht, dass ich Schwierigkeiten habe, eine enge Beziehung mit jemandem zu führen. Dass immer, wenn sobald ich einen Mann etwas näher kennenlerne, ich versuche Abstand zu halten, ihn nicht in meine Nähe zu lassen, mit niemandem zusammenzuziehen, meinen Lebensraum zu erhalten. Und das sind so Sachen. Das heißt, du hast seitdem keine enge Beziehung mehr gehabt? Nein. Ah ja. Und das führst du darauf zurück? Ein Stück weit schon. Angst hast und ja. Ja. Und wohnst du weiter in dem Ort, wo er auch immer noch arbeitet? Er hat zum Glück hat er seinen Arbeitsplatz gewechselt. Ist also der zweite weg. Ich wohne noch ganz in der Nähe des Ortes. Ich habe das damals deshalb gemacht, weil ich meinen Sohn nicht aus seinem Umfeld reißen wollte. Er hat schon so viel erlebt und ich wollte einfach, dass er seine Freunde behält, dass er seine Schule behalten kann. Das heißt, der Sohn hat damals die Gewalt auch mitbekommen? Der hat sie mitbekommen, der hat mir einmal sogar fast das Leben gerettet. Ne? Was war da passiert? Ich bin so zusammengeschlagen worden, dass ich mich auch nicht mehr wehren konnte und stand am Treppenabsatz und habe jetzt nur noch auf den Tritt gewartet, der mich die Treppe runterstürzen lässt. Aber da schrie, und das hat aber das Kind gehört, und er schrie dann, das war auch die einzige Situation, die er mitbekommen hat, glücklicherweise, er schrie dann, Mama, Mama, du blutest. Und in dem hat er von mir abgelassen, hat sich den Tritt gespart. Ich bin also nicht die Treppe runtergestürzt. Wie alt war der Junge da? 12 war er da. Boah, das ist ja auch schlimme Erinnerungen für den Jungen. Das hat er ja voll mitbekommen. Der hat ja Todesangst um seine Mama gehabt. Genau, genau. War das mit das Schlimmste, was er dir angetan hat? Das war das Allerschlimmste. Und in der Nacht bin ich auch gegangen. Man würde sich so sehr wünschen, dass der aus seinem Beruf rausgeflogen wäre. Und er wäre rausgeflogen. Das wäre er. Das wäre er. Das Fatale ist nur, wenn man dann über das Strafmaß nachdenkt, was solche Menschen erhalten, dann wäre er nicht lange genug weg gewesen, um mir das möglicherweise irgendwann zu verzeihen. Und wie gesagt, als ich ja fast davor war, ihn anzuzeigen und das durchgesickert ist, irgendwie im Freundeskreis durch Gespräche und so, da bin ich ja schon bedroht worden und ich hatte also wirklich panische Angst. Das ist erschütternd, was du erzählst. Wirklich? Bitte? Das ist erschütternd, was du erzählst. Ja. Aber jetzt lässt er dich komplett in Ruhe. Ja, jetzt lässt er mich komplett in Ruhe. Also es hat noch gute 2 Jahre gedauert, hat er so ein bisschen gestalkt und hat mich also sehr stark beobachtet auf Schritt und Tritt. Und wie gesagt, ich hatte einen tollen Rückhalt durch meine Familie. Ich habe 2 Brüder, die haben mich fast gar nicht mehr alleine gelassen. Und so, dass ich mich immer so ein bisschen auch in Sicherheit gewogen habe. Das war jetzt so eine Geschichte mal wirklich aus der Sicht eines Opfers, was Gewalttaten mit Menschen anstellen und auch nachhaltig anstellen, wie du es ja gerade auch erzählt hast. Genau. Liebe Tina, wenn du gerne auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin möchtest... Nee, also ich glaube, ich bin ganz rund mit der Geschichte. Wie gesagt, diese kleine Tatsache. Ich wollte sie einfach mal erzählen, weil, genau, ich nämlich ebenso diese Story so hanebüchen finde, dass man eben, wenn man Opfer ist, und man ist genau mit einem Menschen zusammen, der solchen Opfern eigentlich Hilfe bringen soll. Absurd und schrecklich ist das. Genau. Zugleich. Ich danke dir, dass du uns von deinem Leben erzählt hast, liebe Tina, und hoffe, dass du bald noch mehr Abstand gewinnen wirst von der ganzen Sache. Und ich danke fürs Zuhören. Sehr gerne. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Markus, 48. Guten Morgen, Markus. Guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Ja. Ich freue mich, dass ich mal durchkomme bei dir. Ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's denn? Schau, und zwar, ich rufe jetzt, vielleicht manche wird schon langweilen, aber ich rufe auch noch wegen dem Thema von gestern an, weil ich bin auch mal Opfer eines Verbrechens geworden. Mhm. Und zwar, das war vor ein paar Jahren, also ich bin nach Thailand geflogen und wir haben da zwei Prostituierte in Thailand. Also da ist mir ganz was Schlimmes passiert mit zwei Prostituierten in Thailand. Also du warst Sextourist. Ja, kann man so sagen. Also wenn ich halt da runterfliege, dann habe ich schon gerne Kontakt mit Frauen und ja. Ja, klar, das. So, jetzt haben wir vorhin schon eine krasse Geschichte von Kira gehört, der deutschen Prostituierten. Was haben die Prostituierten mit dir in Thailand gemacht? Also ich bin nach Thailand geflogen, ich war in Bangkok, und also ich habe wenigstens den einen Vorteil, ich spreche ziemlich gut thailändisch, das habe ich gelernt über 20 Jahre. Oh ja, das ist ja vom Vorteil, ja. Und also da war ich in Bangkok, in Patpong, das ist eine bekannte Gegend, also da sind wirklich da ist wirklich viel Sextourismus und ich habe mir gedacht, das gehe ich da mal so durch und da haben mich zwei, ich bin da so auf der Straße entlang gegangen und neben rechts, da war so ein Restaurant auf der Straße, mhm, und da waren zwei Frauen sind da gesessen, eine war eine Thai, eine andere war eine Chinesin und also die Chinesin war natürlich auch eine Thailänderin und die haben mich halt angesprochen, setz dich mal her und ich habe hingesessen und dann kam man schon gut ins Reden und dann haben wir gesagt, jetzt fahren wir zusammen ins Hotel, da ist in Bangkok so ein Hotel, Marriott heißt das. Und da sind wir hingefahren, mhm, mit dem Taxi, mhm, da sind wir rein und ich habe mir schon gedacht, am Anfang, da mit zwei Frauen muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Auf alles, weil am Anfang, wir sind in die rein in die Lobby, in diesem großen Hotel da, Marriott, und an die Rezeption und da haben die Frauen, also die haben ihre ID-Karte rausgeholt und die haben auch noch eingecheckt, selber eingecheckt. Ja. Und da habe ich gedacht, da könnte mir ja dann eigentlich gar nichts passieren. Ja. Weil dann haben wir die schon wenigstens die Adresse. Ja. Sind wir aufs Zimmer rauf und ja, am Anfang ein bisschen Fernsehen geguckt und so weiter, haben uns Champagner bestellt und dann haben uns alle ausgezogen. Mhm. Und dann hatte da eine so eine Thai, die hatte noch Pommes mit dabei. Pommes? Fritten? Pommes Frites, ja, eine ganz große Portion, weiß ich noch ganz gut. Ja. Und mit riesen viel Ketchup dabei. Mhm. Und auf einmal fingen die an, mit dem Pommes da in den Ketchup rumzurühren. Also ich habe auch schon was getrunken, Champagner getrunken. Und ich denke mir noch, warum rührt die jetzt also die hat mir praktisch die Pommes so reingesteckt, ja. Also die hat dich mit den Pommes gefüttert? Ja, kann man im Endeffekt sagen, ja. Pommes mit Ketchup? Ja, Pommes mit Ketchup, ist ja normal, ja. Ja, okay. Hm, ja, genau. Ja. Und ich habe mir noch gedacht, warum rührt die das Gas so rum da drin, ja. Und ich habe da einige Pommes gegessen und wieder getrunken und dann war ich noch war ich noch in der Badewanne drin, ja, und es war recht lustig. Und dann? Und dann muss ich ehrlich sagen, da habe ich nicht mehr viel mitgekriegt, ja. Ach. Haben die dich betäubt irgendwie oder was? Auf jeden Fall, ja. Ich war dann. Mit was? Ja, anscheinend mit diesen Pommes, mit dem Ketchup am nächsten Tag, das war ganz sauber geputzt am nächsten Tag alles wieder. Die haben das aufgeräumt. Und haben dich ausgeraubt dann, oder ausgeraubt wie? Auch, ja. Wie viel Geld ist weg? Also das waren 8.000 Baht ist umgerechnet, ungefähr waren 200 Euro. Ich muss dazu sagen, die haben mir 300 Baht drin gelassen. Ne? Also ich war dann eine Woche im Krankenhaus, weil das die Kreislauftural zusammengebrochen hat. Wie, und die haben dir noch ein bisschen Geld drin gelassen? Die haben mir ein bisschen Geld drin gelassen, 300 Baht, das waren damals vielleicht umgerechnet so 6 Euro. Ja, okay, das ist nicht viel. Die Beerdigungskosten, ich weiß es nicht. Aber ja. Das ist ja völlig schräg. Die haben dich mit Ketchup-Soße betäubt, glaubst du? Ja. Aber es hätte auch im Champagner, die können ja auch ein paar Tropfen in Champagner getan haben. Ja, aber ich habe mir gedacht, ja, könnte auch sein, ja, aber ich habe mir gedacht, bitte, die haben da in das Ketchup irgendwas reingetan. Weil die dich gefüttert hatten mit den Fritten. Weil die mich gefüttert haben. Ach du je. Und am nächsten Tag dann, also es war wirklich schon Nachmittag, dann hat mich jemand aufgeweckt, aber ich war total fertig, wirklich, mir ging es ganz schlecht. Ja, Sendung ist gleich vorbei. Kurze Frage noch, wirst du nochmal zu Frauen in Thailand gehen? Nein, definitiv. mehr. Und Domin, ich muss noch sagen, die eine Hure, die wo am Anfang dran war, also was die gemacht hat, das ist wirklich unter aller Sau. Und okay. Ich finde, du warst auch ein bisschen freundlich, zu freundlich zu dir. Okay, Kritik ist angekommen, Sendung ist vorbei. Tschüss, Markus. In der Technik heute hat Dennis Eichmeier. Morgen sind wir wieder da. Bis dahin. Tschüss.